Die Armen aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Armen. Der Gott der Armen heißt seliges Genügen. Das umkränzt der Engel Herrlichkeiten. Sie werden erhoben in hohen Flügen. Sie werden schweben über den drei Zeiten. Das Leid der Armen steht geschrieben in den Annalen der Auserwählten. Und die in der tiefen Demut blieben, die sich der Armut heilig vermählten, wie werden sie inbrünstig sinken an das ewig reiche Herz. Ende von Die Armen.